Das Gewölbe lag tief unter der Erde. In völliger Dunkelheit umschlossen massive, von weißgrünem Schimmel überwucherte Mauern die nach Fäule und Tod riechende Luft wie ein großes, versteinertes Organ. Es gab kein Leben an diesem Ort. Nicht einmal Ratten suchten hier nach Essbarem. Es war ein Ort, der erfüllt war vom Bösen. Ein Ort des Verderbens. Und er barg ein schreckliches Geheimnis. Er war zurückgekehrt. Einst geboren auf einer anderen Welt, aufgestiegen zum Herrscher der Verdammnis, verraten, gestürzt und vertrieben von seinesgleichen, war er endlich nach vielen Jahrtausenden erweckt worden und wartete in der Finsternis dieses Gewölbes darauf zu erstarken, um über die Menschheit zu kommen, wie ein entsetzlicher Albtraum. Und er sollte erstarken. Seine Helfer und Helfershelfer arbeiteten unermüdlich, um ihm neue Kraft zu verleihen. Sie besorgten ihm Nahrung, Nacht für Nacht. Nein, holt mich wieder rauf, bitte. Ich will nicht. Nein, nein! Wo bin ich? Was ist das hier? Ich kann nicht sehen. Was habe ich denn getan? Lasst mich wieder gehen. Bitte, ich... Hallo? Hallo? Hallo? Feuer. Feuerzeug. Ich werde mein Feuerzeug anmachen und dann... Geh schon an. Geh an. Oh, geh doch an, bitte. Wer ist da? Wo sind Sie? Sind Sie auch ein Gefangener? So sagen Sie doch etwas. Ja, ich komme. Wo sind Sie? Ja, ich bin gleich bei Ihnen. Freitag, 23.46 Uhr, in einem Dorf 15 Kilometer nördlich von Rechtenbach, Deutschland. Und Sie sind sicher, dass Sie den Mann nicht gesehen haben? Ja. Vielleicht in den vergangenen Tagen oder Wochen? Hören Sie, Herr Kommissar, in den letzten Wochen haben bei uns keine 4 Menschen übernachtet. Sehen Sie sich das Wetter an. Es ist keine Zeit für Touristen. Ach, verstehe. Dann entschuldigen Sie nochmal die späte Störung. Keine Ursache. Gute Nacht. Gute Nacht. Enttäuscht stieg Will Mallmann in seinen Ascona und fuhr die kleine, mit Schlaglöchern gesäumte Straße in Richtung B26. Der Hinweis eines Informanten, ein gesuchter Gewaltverbrecher sei möglicherweise in einem kleinen Waldhotel im Spessart gesehen worden, hatte den Kommissar keine Sekunde zögern lassen und in diese entlegene Gegend geführt. Umsonst, wie sich herausstellte. Mallmann, dessen unkonventionelle Arbeitsmethoden dem Bundeskriminalamt schon mehrmals Überraschungserfolge beschert hatten, hinterließ eine Nachricht bei seiner Dienststelle und als er die wenig befahrene Bundesstraße erreichte, schaltete er das Radio ein und beschleunigte. Mann, was für ein Scheißwetter. Hoffentlich bin ich noch vor 2 zu Hause. Will Mallmann hielt mit verkrampften Händen sein Lenkrad umfasst und wagte nicht auf die Straße zu blicken. Ein Hund, es war nur ein Hund, versuchte er sich einzureden. Aber was nur wenige Meter vor ihm auf dem von Blättern und Schmutz bedeckten Asphalt lag, war kein Hund, sondern ein Mann. Und er bewegte sich nicht mehr. Verdammt, verdammt! Hey, Sie! Hey! Hallo! Können Sie mich hören? Der Verunglückte lag, die Arme und Beine grotesk angewinkelt, regungslos auf dem Rücken. Vorsichtig ergriff der Kommissar das Handgelenk des circa 50 Jahre alten Mannes und atmete erleichtert aus. Er fühlte Puls. Einen schnell schlagenden und dennoch erstaunlich regelmäßigen Puls. Dann hielt er sein linkes Ohr dicht über die offenstehenden Lippen. Er hörte nichts. Komm schon, jetzt sag mir nicht, du hast vergessen zu atmen. Verdammt nochmal, hol Luft. Was zum... Hab ich Sie erschreckt? Das kann man wohl sagen. Haben Sie sich etwas gebrochen? Ja, Yvonne hat mir das Herz gebrochen. Die schöne Yvonne. Hey, warten Sie! Ich warte! Da! Da kommt der Tod! Und er ist ganz in Schwarz, der Tod! Hey, reißen Sie sich zusammen! Jawohl, Herr Major! Wie heißen Sie? Ihr Slip, ihr Slip! Was reden Sie da, Mann? Ich habe alles falsch gemacht. Und jetzt ist Yvonne böse auf mich. Ihr Gesicht ist verkehrt. Verkehrt, Yvonne. Der Mann sackte zusammen und blieb heulend auf der Straße sitzen. Bill Malmann runzelte die Stirn. Obwohl die Kleidung des offensichtlich Verwirrten völlig verdreckt war, erkannte der Kommissar, dass sie viel Geld gekostet hatte. War sein seltsames Benehmen eine Folge des Unfalls? Und falls nein, was war ihm widerfahren? Will legte den linken Arm des Mannes über seine Schulter und brachte ihn behutsam zum Wagen, um ihn dort auf dem Beifahrersitz festzuschnallen. Über Funk erkundigte er sich nach dem nächstgelegenen Krankenhaus und fuhr los. Samstag, 0.53 Uhr, städtisches Krankenhaus bei Aschaffenburg. Ah, Herr Kommissar, bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Tja, also, wir haben den Mann untersucht. Sehr seltsam. Dr. Schneider, kann es sein, dass der Unfall verantwortlich ist für sein... Für sein abnormes Verhalten? Nein. Seien Sie unbesorgt, das Einzige, was Sie ihm zugefügt haben, sind ein paar Abschürfungen und blaue Flecke. Oh, Gott sei Dank. Dann ist er aus einer Anstalt ausgebrochen? Nein. Und offen gesagt stehe ich vor einem Rätsel. Sie wissen nicht, was ihm fehlt? Doch, doch. Da der Patient körperlich in bester Verfassung ist, gehen wir von einer schweren endogenen Psychose aus. Wie schwer? Alles spricht für einen totalen Persönlichkeitszerfall, der nach unserem jetzigen Wissensstand irreversibel ist. Er ist unheilbar krank? Tja, das, obwohl er vor kurzem noch völlig gesund gewesen sein muss. Er hat zum Beispiel einen durchtrainierten Körper. Jemand in seinem Zustand wäre aber nie in der Lage, Sport zu treiben und gezielt Muskeln aufzubauen. Könnte diese Psychose nicht spontan aufgetreten sein? Das kommt zwar sehr selten vor, aber normalerweise würde ich den Patienten in eine Spezialklinik einweisen und nicht länger darüber nachdenken. Was meinen Sie mit normalerweise? Er ist schon der fünfte Fall in dieser Woche. Der fünfte? Ja, und alle Patienten weisen genau die gleichen Symptome auf. Wo hat man die anderen vier gefunden? Sie streunten ebenfalls alle orientierungslos in den Wäldern des Spessarts umher. Wie sind Sie da hingekommen? Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht wissen Ihre hiesigen Kollegen mehr. Ich werde Sie fragen. Noch etwas, Herr Doktor. Der Mann sprach auf der Fahrt hierher sehr oft vom Bösen, der Hölle, von schönen Mädchen. Sex und Tod, typische Auswüchse eines verwirrten Geistes. Dann haben die anderen vier auch davon geredet? Ja. Wovon genau? Von Horrormädchen, dem Tod in Schwarz, einem Schloss im Wald, dem Teufel. Sex und Tod, ja, verstehe. Aber ein Schloss im Wald? Ich würde dem Gerede keine allzu große Bedeutung beimessen. Sogar in Fällen von Massenhysterie hat man bewiesen, dass Übereinstimmungen in den Aussagen der Patienten fast immer zufälliger Natur sind. Ich glaube nicht so leicht an Zufälle. Ich werde einen Spezialisten hinzuziehen. Einen Nervenarzt? Einen Oberinspektor. Ich verstehe nicht. Er ist ein Freund von mir, der sich mit Phänomenen befasst, die im Paranormalen wurzeln. Herr Kommissar, bei allem Respekt, denken Sie nicht, dass Sie sich von den Äußerungen des Mannes ein wenig zu sehr haben beeinflussen lassen? Es ist niemals verkehrt, sich eine zweite Meinung einzuholen. Nein, sicher nicht, aber... Vertrauen Sie mir, der Mann ist wirklich gut. Wenn Sie es sagen. Und wie heißt der Wunderknabe? Sein Name ist John Sinclair. Das Jahr Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte. Und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Samstag, 9.22 Uhr, im Apartment von Oberinspektor John Sinclair. Ach, tut das gut. Oh, nicht doch. Ja? Guten Morgen, großer Geisterjäger. Jane, was verschafft mir die Ehre? Ist dir kalt? Kann man so sagen. Du hast mich aus der Dusche geholt. Soll das heißen, du stehst jetzt tropfnass und splitterfasernackt vor dem Telefon? Nass, nackt und ziemlich unterkühlt. Dann mach mal schnell die Heizung an. Ich hasse es nämlich, wenn bei dir aus lauter Geiz Minustemperaturen herrschen. Wieso? Willst du vorbeikommen? Das ist nicht dein Ernst, oder? Was denn? Ach, du Schuft! Wir sind verabredet! Verabredet? Natürlich verabredet. Du hast es wieder vergessen. Nein, nein. Ich wusste nur nicht mehr genau, wer jetzt zu wem kommen sollte. Ich kann mich alleine auf den Arm nehmen. Wenn du nicht willst, bleibe ich eben hier. Nicht doch, Jane, bitte. Verzeih mir und komm vorbei. Tja. Bitte, Liebling, ich mache uns auch ein Sektfrühstück. Was hältst du davon? Na gut. Sagen wir in einer Stunde? Großartig. Und wehe dir, du bist nicht da. Ich werde hier sehnsüchtig auf dich warten. Versprochen. Dann bis gleich, mein Schatz. Strike! Boah, ist mir kalt. Ja, schön. Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Kann man hier nicht mal in Ruhe duschen? Ich bin nicht da. Wie schade, mein Lieber. Will? Genau der. Mann, du alter Pirat, wie geht's dir? Bist du in London? Nein, in Old Germany. Oh, was verschafft mir die Ehre? Tja, weißt du, ich habe hier einen schwierigen Fall und ich dachte... Du brauchst Hilfe. Vielleicht. Moment, ich zieh mir nur gerade einen Bademantel über. Hab ich dich aus dem Bad geholt? Ja, ist aber nicht weiter schlimm. Los, erzähl. Tja, wie soll ich sagen... Wir haben hier ein paar Männer, die offensichtlich den Verstand verloren haben. Wie viele? 5. Und? Es ist ganz seltsam. Die Männer waren vor kurzem noch völlig normal. Und plötzlich werden sie alle verwirrt, umherwandernd, in ein und demselben Waldgebiet aufgelesen. Oh, spricht aber nicht für den Wald. Eben. Aber das Beste kommt noch. Die 5 faseln jetzt alle etwas von Horrormädchen, einem Sexschloss und dem Bösen. Dem Bösen? Ja. Sie reden dauernd über den Teufel, die Hölle, einen schwarzen Tod und... Moment mal, was war das? Einen schwarzen Tod? Ja, oder einem Tod in Schwarz. Irgend sowas. Verdammt. Was ist, John? Kannst du mich nachher in Frankfurt abholen? Ich nehme die nächste Maschine. Die nächste Maschine? Himmel, was ist denn los? Wenn das alles nicht ein riesiges Missverständnis ist, dann ist sprichwörtlich der Teufel los. Ich rufe dich an, bevor ich losfliege. In Ordnung, John. Bis später. Meine Gedanken überschlugen sich. In den letzten Wochen war die Hölle ausgesprochen aktiv gewesen. Ich hatte herausgefunden, dass Satan die Ankunft eines übermächtigen Dämons, den schwarzen Tod, vorbereitete, dessen Wiedergeburt auf Erden sogar in uralten Schriftrollen prophezeit worden war. Ganze Legionen von Untoten hatte der Fürst der Finsternis diesem Superdämon zur Seite stellen wollen. Doch ich hatte ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht und zumindest einige seiner Pläne vereitelt. Aber ob damit auch das Auftauchen des schwarzen Todes verhindert worden war, bezweifelte ich. Und der Anruf meines Freundes und Kollegen Will Mallmann ließ in mir einen schlimmen Verdacht aufkommen. Der Tod in Schwarz. Ein beklemmendes Gefühl legte sich um meinen Brustkorb. Ich packte meine Sachen, bestellte mir ein Taxi zum Heathrow Airport und nur wenige Stunden später erzählte mir Will in einer kleinen Bar in Frankfurt die ganze Geschichte. Der Knabe, der mir vor den Kühler gelaufen ist, heißt Paul Brandner. Er ist selbstständiger Handelsvertreter und hat ein Haus in einem Würzburger Vorort. Hast du schon mit den Angehörigen gesprochen? Nein, ich wollte, dass du dabei bist. Ich habe uns für 17 Uhr angemeldet. Sehr gut. Was ist mit den anderen vier? Fehlanzeige. Die Familien der Männer sind ratlos. Keiner von ihnen hatte sich in letzter Zeit anders benommen als sonst. Und warum sie ausgerechnet in den Wäldern des Spessarts aufgegabelt wurden, weiß auch niemand. Gibt es im Spessart viele Schlösser oder Burgen? Nicht viele, aber einige. Und die sind weit verstreut. Wir werden viel Zeit brauchen, um alle abzuklappern. Dann können wir nur hoffen, dass wir bei den Brandners fündig werden. Denn wenn der schwarze Tod hier irgendwo aufgetaucht ist, dann haben wir alles, nur nicht viel Zeit. Samstag, 16.59 Uhr, vor dem Haus der Familie Brandner, 8 Kilometer westlich von Würzburg. Ja? Sind Sie Ralf Brandner? Genau der. Mallmann, mein Name. Will Mallmann vom Bundeskriminalamt. Und das hier ist mein Kollege, Herr Sinclair. Guten Tag. Angenehm. Wir haben Sie schon erwartet. Bitte kommen Sie herein. Danke. Am besten, wir unterhalten uns im Wohnzimmer. Hier entlang. Bitte. Nehmen Sie Platz. Vielen Dank. Danke sehr. Wie kann ich Ihnen helfen? Nun, Sie wissen, was mit Ihrem Vater geschehen ist? Ja. Das Krankenhaus hat irgendwann in der Nacht angerufen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Dass er den Verstand verloren hat? Nein. Und Sie haben auch keine Veränderungen an ihm in letzter Zeit festgestellt? Nein. Das kann ich auch gar nicht, denn ich wohne schon seit einigen Jahren nicht mehr bei meinen Eltern. Und ehrlich gesagt, zu meinem Vater hatte ich auch kein besonders gutes Verhältnis. Dann wissen Sie auch nicht, wo sich Ihr Vater gestern Abend aufgehalten haben könnte? Leider nein. Ich bin erst heute früh hier eingetroffen. Weiß Ihre Mutter vielleicht mehr? Möglich, aber sie lässt sich entschuldigen. Sie hat in den letzten Stunden eine Menge durchgemacht. Das kann ich verstehen. Aber trotzdem würde ich gern mit ihr sprechen. Es dauert nur ein paar Minuten. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Natürlich. Wieso schaltet sich das Bundeskriminalamt ein? Hat mein Vater etwas verbrochen oder jemanden im Wahn verletzt? Nein, nein. Wir versuchen nur herauszufinden, ob sein Zustand nicht gewaltsam herbeigeführt wurde. Gewaltsam? Zum Beispiel durch einen Schlag auf den Kopf, verstehen Sie? Nun, ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen. Tut mir leid. Dann müssen wir leider auf einem Gespräch mit Ihrer Mutter bestehen. Das steht nicht zur Diskussion. Und jetzt möchte ich Sie bitten zu gehen. Ich habe noch einige Dinge zu erledigen. Hören Sie, wir wollen Ihre Mutter nicht aufregen. Aber wir müssen... Ich sagte doch gerade, dass Sie gehen sollen. Lass es gut sein, Ralf. Die Herren tun nur ihre Pflicht. Mutter! Verzeihen Sie meinem Sohn bitte den unfreundlichen Ton. Ich bat ihn, niemanden zu mir zu lassen. Sind Sie Maria Brandner? Ja. Ich heiße Will Mallmann. Dies hier ist John Sinclair. Wir werden Sie nicht lange belästigen. Dafür wäre ich Ihnen dankbar. Bitte, setzen Sie sich wieder. Danke. Also? Wir möchten herausfinden, was Ihr Mann gestern Abend gemacht hat. Wissen Sie etwas darüber? Nein. Mein Mann und ich haben uns auseinandergelebt. Wir wohnen zwar noch zusammen unter einem Dach, aber wir haben getrennte Schlafzimmer. Ich weiß nicht, wo er gestern war. Und in den vergangenen Tagen? Ich kann mich nicht daran erinnern, mit ihm in den letzten Wochen mehr als zwei Sätze gewechselt zu haben. Was für ein Auto fährt Ihr Mann? Einen Mercedes. Kann ich ihn sehen? Er ist verschwunden. Die Fahndung nach dem Wagen läuft, John. Hatte Ihr Mann eine Freundin? Ja, ganz bestimmt. Er war immer hinter diesen jungen Mädchen her. Haben Sie einen Namen? Nein. Aber vielleicht wissen seine Kollegen mehr. Mit denen ist er, soweit ich weiß, des Öfteren ausgegangen. Wirklich mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Hat Ihr Mann ein Arbeitszimmer? Ja. Dürfen wir einen Blick hineinwerfen? Natürlich. Ich werde Sie hinführen. Mutter! Es ist gut, Ralf. Wir haben keinen Grund, die Herren von der Polizei bei ihren Ermittlungen zu behindern. Das lasse ich nicht zu. Sie haben keinen Durchsuchungsbefehl. Ralf, reiß dich zusammen. Aber ich... Schluss jetzt! Folgen Sie mir bitte. Danke sehr. Frau Brandner führte uns in ein kleines Zimmer auf der ersten Etage. Sie blieb und beobachtete aufmerksam, wie Will den Schreibtisch und ich einen großen Aktenschrank durchstöberte, in dem sich unzählige Geschäftspapiere, Verträge und Steuerunterlagen befanden. 20 Minuten suchten wir erfolglos. Dann ganz plötzlich wandte Will sich an Frau Brandner, entschuldigte sich erneut für die Störung und verabschiedete sich. Die von dem unerwarteten Aufbruch etwas überraschte Frau brachte uns zur Tür und wartete, bis wir in den Wagen gestiegen und losgefahren waren. Du hattest es aber plötzlich sehr eilig. Dreimal darfst du raten. Was hast du gefunden? Hier, John, lies. Hey, was haben wir denn da? Chateau d'Amour, lassen Sie sich entführen auf ein Märchenschloss im Wald, in dem unsere bildschönen Mädchen darauf warten, ihre Träume wahr werden zu lassen. Nur für Mitglieder, Diskretion garantiert, bla bla bla. Bin ich gut oder bin ich gut? Hast du das im Schreibtisch gefunden? Nein, im Mülleimer daneben. Nicht schlecht, alter Knabe. Aber wasch dir vom nächsten Essen bloß die Hände. Scherzkeks. Kennst du die Adresse von dem Schloss? So ungefähr. Sollen wir hin? Lieber heute Abend, wenn der Laden geöffnet hat. Ich denke, unsere Chancen sind größer, wenn wir zunächst unerkannt bleiben. Eine geheime Mission im Bordell. Was Jane wohl dazu sagen würde? Och, Jane würde bestimmt ganz gelassen Ach, du Scheiße. Alles klar, John? Doch. Mir ist da gerade nur was eingefallen. Eine Kleinigkeit, nichts weiter. Dann würde ich vorschlagen, wir fahren jetzt zum BKA. Vielleicht spuckt mein PC etwas über den Betreiber des Schlosses aus. Gute Idee. Und ich werde versuchen, Bill und Zuko zu erreichen. Bill und Zuko? Ja, die beiden haben neulich in Asien einiges über die Ankunft des Schwarzen Todes erfahren. Vielleicht können sie uns weiterhelfen. Und du glaubst wirklich, dass dieser Dämon ausgerechnet hier im Spessart aufgetaucht ist? Ich glaube noch gar nichts. Aber wenn er hier sein sollte, müssen wir auf das Schlimmste gefasst sein, Will. Auf das Schlimmste. Sie saßen auf hochlehnigen Stühlen, die mit rotem Samt beschlagen waren und einen Halbkreis in dem abgedunkelten Raum bildeten. Sieben Mädchen, sieben bildschöne junge Frauen, deren Anblick ausreichte, um einem Mann den Verstand zu rauben. Jede von ihnen wusste um die Wirkung ihrer Reize nur zu gut, denn ihre perfekt geformten Körper waren ihr wichtigstes Werkzeug bei ihrer nächtlichen Arbeit im Chateau d'Amour, jenem abgelegenen Luxusbordell inmitten der Wälder des Spessarts. Abend für Abend boten sie hier dem zahlenden Gast ihre Liebesdienste an. Doch keiner ihrer Kunden ahnte, dass sich hinter dem verführerischen Lächeln der Schönheiten ein furchtbares Geheimnis verbarg. Die Mädchen hatten sich dem Bösen verschrieben. Und in jedem ihrer Kunden sahen sie nichts anderes als ein weiteres potenzielles Menschenopfer für ihn, den Dämon, den sie zusammen mit ihrem Meister erweckt hatten und der nun tief unter ihnen im Kellergewölbe nach Nahrung gierte. Geduldig warteten die sieben Frauen darauf, dass ihr Meister ihnen letzte Instruktionen für den heutigen Abend geben würde. Und ihr Meister ließ sie nicht lange warten. Ein großer, breitschultriger Mann mit hellblonden Haaren betrat den Raum. Er war ganz in Schwarz gekleidet und ein bläulich fluoreszierendes Licht umhüllte ihn wie einen feinen Dunst. Langsam, fast bedächtig, schritt er vor seine Dienerinnen und in seinem Blick spiegelten sich Stolz und Freude wider. Es dauert nicht mehr lange. Eure Gaben haben ihn stark gemacht. So stark, dass er, unser Befreier, seine letzten beiden Opfer schon heute Abend empfangen will. Ja, dank eurer Mühen wächst seine Macht immer schneller. Und so wird er noch in dieser Nacht aus dem Gewölbe emporsteigen und das Chaos in die Welt setzen. Ja, Meister. Zwei Opfer. Nur noch zwei Opfer braucht er. Fatima, du sorgst dafür, dass einem unserer Gäste diese Ehre zuteil wird. Ich werde einen starken Mann auswählen. Und du, Roswitha? Ja, mein Gebieter. Bald geht der Vollmond wieder auf. Mein Blut brennt bereits in meinen Adern. Dann geh. Finde ihm das letzte Opfer da draußen in den Wäldern. Dies ist deine Nacht. Ich werde dich nicht enttäuschen, Meister. So Samstag, 19.37 Uhr, im Haus der Familie Brandner. Willst du es dir nicht nochmal überlegen? Nein, Mutter. Aber die Polizei wird... Die Polizei? Wenn die Bullen herausfinden, dass Vater in diesem Sexschloss war, wird der Name unserer ganzen Familie in den Schmutz gezogen. Das weißt du nicht. Und ob ich das weiß? Du hättest die beiden niemals in das Arbeitszimmer lassen dürfen. Hätte ich Nein gesagt, wären sie erst recht aufmerksam geworden. Was hätte ich denn machen sollen? Denk nicht weiter darüber nach. Ich werde mich um alles kümmern. Oh Gott, was willst du mit der Waffe? Sie ist nur für den Notfall. Ralf, geh nicht in das Schloss, bitte. Irgendetwas ist dort mit Vater passiert und ich werde herausfinden, was. Bitte, Junge, bleib hier. Ich könnte es nicht ertragen, euch beide zu verlieren. Das wirst du nicht. Morgen früh bin ich wieder da. Mach dir keine Sorgen, Mutter. Ich bin auf alles vorbereitet. Ralf Brandner knöpfte seine schwarze Nappa-Lederjacke zu und drückte seiner Mutter einen Kuss auf die Wange. Dann drehte er sich um und ging zu seinem BMW. Während er die Tür des Wagens aufschloss, blickte er noch einmal zurück zum Haus. Marina Brandner stand, die Augen von Tränen gerötet, im Türrahmen und nickte ihrem Sohn ein letztes Mal zu, wie zu einem endgültigen Abschied. Wortlos stellte Ralf den Kragen seiner Jacke hoch. Dann setzte er sich in den Wagen und fuhr seinem Schicksal entgegen. Samstag, 20.15 Uhr, Büro von Kommissar Will Mallmann. Ah, hast du was gefunden? Ja, der Betreiber heißt Jürgen Klein, geboren 1965 in Offenbach. Vorbestraft? Negativ. Der Typ ist sauber wie ein... Hallo? Was ist denn? Ich weiß es noch nicht. Ich bin gerade zufällig auf eine kleine Ungereimtheit in der Pfeilgröße gestoßen. Du meinst, jemand hat an den Daten rumgepfuscht? Also wenn ja, dann ungeheuer raffiniert. Ich denke, wenn mich hier jemand auf den Arm nehmen, das gibt's doch nicht. Die Daten sind tatsächlich manipuliert, aber in einer Art, wie selbst ich es nicht hinbekäme. Vielleicht war es ein Hacker? Ja, ein Gespenst. Warte mal. Mich trifft der Schlag. Was ist denn? Ich muss es zwar noch mal gegenchecken, aber wenn ich mich nicht sehr täusche, dann ist Jürgen Klein vor 6 Monaten tödlich verunglückt. Bitte? Ja, hier steht's, kein Zweifel. Und wer betreibt dann das Schloss? Dem Computer nach eine Leiche. Okay, Will, lass uns aufbrechen. Die Leiche möchte ich unbedingt kennenlernen. Ralf Brandner bog von der Landstraße in einen kleinen, dicht bewachsenen Waldweg, der nach einigen Metern in eine Lichtung mündete. Der junge Mann parkte seinen Wagen unter einer großen Buche, schaltete das Licht aus und wartete, bis sich seine Augen an das fahle Licht des Vollmonds gewöhnt hatten. Dann stieg er aus und marschierte los. Hier war doch früher irgendwo ein Baumstumpf. Vielleicht da vorne. Mann, Junge. Fängst du jetzt an, dir Dinge einzubilden? Ganz ruhig, Mann. Ganz ruhig. Wenn ich erstmal die Straße. Ah! Verdammt nochmal! Wo bin ich denn darüber gestolpert? Der Baumstumpf. Dann bin ich ja doch gar nicht so verkehrt. Will, da vorne ist schon das Schild zur Autobahn. Mist, dann haben wir uns bestimmt verfahren. Ich dachte, du kennst dich hier aus? Das dachte ich auch. Und was machen wir jetzt? Wir müssen zurück. Wahrscheinlich habe ich die Abzweigung bei dem Nebel übersehen. Nein, warte. Da vorne ist eine Straße. Das könnte sie sein. Fahr mal rechts ran und schau auf den Plan. Also da vorne ist die A3. Dann sind wir... Ah, Bingo. Das ist tatsächlich die Straße. Hast du das gehört? Was denn? Mach mal den Motor aus. Was war das denn zum Teufel? Was immer es war, es klang mächtig unfreundlich. Wo willst du hin? Zum bösen Wolf. Warte! Komm, beeil dich. Ich bin ja schon da. Weißt du, woher das Heulen kam? Kaum. Der Nebel schluckt ja alles. Und wo rennst du dann hin? In den Wald. Ach so. Und ich dachte schon, du hättest einen Plan. Bin für alle Vorschläge zu haben. Warte, Will. Teufel auch. Das ist gar nicht weit weg von hier. Da lang. Ja. Schneller, John. Da vorne ist es. Ich glaube, ich spinne. Das ist ja... Hey, stopp! Runter von dem Mann oder ich schieße. Was du da spürst, ist eine geweihte Silberkugel. Und mit der habe ich dich nur gestreift. Also ganz sachte, ja? John, was ist das? Ob du es glaubst oder nicht, ein Werwolf. Ein was? Verdammte Scheiße. Das Biest hat mich gebissen. Wenn das nicht Ralf Brandner ist, ich habe mir gleich gedacht, dass sie was im Schilde führen. Helfen Sie mir hoch, Mann. Ja, kommen Sie. Danke. Mein gesamtes Magazin habe ich in die Bestie reingepumpt. Aber sie hat einfach nicht abgelassen. Was machen Sie hier? Das Gleiche könnte ich Sie fragen. Wieso hat sie der Wolf angegriffen? Fragen Sie ihn doch. Vielleicht gibt er ja Antwort. Das werde ich möglicherweise sogar tun. Sind Sie verrückt? Das Biest ist gefährlich, Mann. Nicht im Moment, ich habe... Der Angriff von Ralf Brandner kam völlig überraschend. Ehe ich begriff, was überhaupt geschehen war, hatte mir der Mann seinen Ellenbogen in die Rippen gestoßen und die Beretta aus den Händen gerissen. Völlig perplex blickte ich Ralf an, der mit einem von tiefem Hass erfüllten Blick auf den Werwolf anlegte. Du hast meinen Vater auf dem Gewissen! Ich! Sie verdammter Idiot! Was haben Sie getan? Ich habe es erschossen. Ja, ich habe es... Ralfs Blick erstarrte, als er sah, wie das Fell des Werwolfs von der darunterliegenden Haut förmlich aufgesogen wurde. Der Körper der Kreatur nahm in einer bizarren Verwandlung plötzlich menschliche Konturen an. Das mit mörderischen Reißzähnen besetzte Maul wich den sinnlichen Lippen eines feingeschnittenen weiblichen Gesichts. Und dann lag dort, wo gerade noch ein Monster sein dämonisches Leben ausgehaucht hatte, eine bildhübsche junge Frau, regungslos auf dem dreckigen Waldboden. Tot. Das wollte ich nicht. Das tut mir leid, ich... Geben Sie mir die Waffe wieder! Das habe ich nicht gewusst. Wie hätte ich... Sie hätten auf mich hören sollen. Und jetzt geben Sie mir endlich die Waffe wieder. Nein. John, Vorsicht! Schon gut, Will. Ralf, nehmen Sie die Waffe wieder runter. Ich bin nicht Ihr Feind. Sie werden mich nicht daran hindern, aufs Schloss zu gehen. Das will ich doch gar nicht. Ich will nur, dass Sie nicht noch eine Dummheit begehen. Nehmen Sie die Waffe runter. Sind Sie denn wirklich so blind? Das Mädchen da kommt vom Schloss. Sie haben meinem Vater den Verstand geraubt und ich werde Ihnen das Handwerk legen. Und keiner wird mich daran hindern. Auch Sie nicht. Ralf, nicht! er rennt weg. Ja, wahrscheinlich direkt zum Chateau d'Amour. Einen Moment lang dachte ich, er drückt ab. Hast du noch eine zweite Waffe? Natürlich. Das ist gut. Was machen wir mit dem Mädchen? Ich habe im Wagen eine Decke. Schätze, mehr können wir im Moment nicht tun. Nein, wir werden woanders gebraucht. Wenn mich nicht alles täuscht, war das hier nur der Auftakt. Ja, ich befürchte, du hast recht. Ja? Ich möchte rein. Sind Sie Mitglied, mein Herr? Nein. Dann tut es mir leid. Gute Nacht. Ralf Brandner stand da wie ein begossener Pudel. Wut stieg in ihm auf. Man hatte ihn stehen lassen wie einen dummen Jungen. Doch dann schluckte er seinen Zorn hinunter. Es gab Wichtigeres zu tun. Er musste in dieses Schloss. Vorsichtig schlich er vom Eingang weg und begann, das Gebäude zu umrunden. Früher, als das Schloss noch eine baufällige Ruine war, hatten er und seine Freunde viele Schlupflöcher in das Innere gekannt. Ralf hoffte zumindest einen der Zugänge wieder zu finden. Und er hatte Glück. Ein mannshohes Gestrüpp verdeckte eine vom Morsch brüchig gewordene alte Holztür, die zum Kohlenkeller führte und wegen des Kohlenstaubs auf der Innenseite offensichtlich seit vielen Jahren von niemandem mehr entdeckt worden war. Mit sanftem Druck lehnte Ralf sich gegen das Holz. Komm schon. Komm schon. Die Tür gab nach. Ein tiefschwarzer Spalt, der einem Eingang in eine andere, finstere Dimension glich, tat sich vor Ralf auf. Noch einmal sah sich der junge Mann verstohlen um. Dann huschte er, geschmeidig wie eine Katze, durch die Öffnung. Wie heißt du eigentlich, Süße? Yvonne. Oh, toller Name. Weißt du, ich kannte mal eine Yvonne in Paris. Eine Französin? Mhm. Willst du mir von ihr auf meinem Zimmer erzählen? Du meinst, wir sollen... Warum nicht? Du bist doch ein süßer Kerl. Gerne, Schätzchen. Hier entlang. Sag mal, wie machst du das eigentlich, wenn... Wenn was? Naja, ich meine, wenn einer eurer Kunden mal etwas knapp bei Kasse ist. Keine Sorge, du sagst mir, wie du es haben willst. Und ich mach dir ein Angebot. Ah, ja, gut. Da vorne ist mein Zimmer. Versteh mich nicht falsch, es ist nur... Ganz ruhig, Süßer, wir kommen schon längs. Und jetzt entspann dich. Lass dich einfach fallen. Nur wenn du es sagst. Was zum... Ein Laut und ich drück ab, du Miststück. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Ich will dir ein paar Fragen stellen in deinem Zimmer. Los, geh! Während er mit seiner Rechten die Mündung der Beretta auf Yvonne gerichtet hielt, packte Ralf Brandner den schmächtigen, bewusstlos am Boden liegenden Freier am Arm und zerrte ihn hinter sich her in das geräumige, in rotes Licht getauchte Zimmer. Keine Sekunde ließ er die Prostituierte aus den Augen. Dann schloss er hinter sich die Tür und baute sich mit einem triumphierenden Lächeln auf den Lippen vor dem Mädchen auf. Auf die Knie, Hände hinter dem Kopf, mach schon! So ist es gut. Wie sind Sie hier reingekommen? Ich stelle hier die Fragen. Kennst du diesen Mann? Nein, den habe ich noch nie... Verarsch mich nicht! Ich weiß über euch Bescheid. Und jetzt raus mit der Sprache. Was habt ihr mit ihm gemacht? Also gut! Wir haben ihn zu ihm gebracht. Zu wem? Er wohnt im Keller. Was erzählst du da für einen Mist? Wer ist er? Yvonne, hast du Probleme? Ein falsches Wort und du bist tot. Los, antworte! Nein, Pascal, keine Probleme. Bist du sicher? Ja, hier zielt nur einer mit einer Waffe auf mich. Du Verdammte! Das nächste Wort blieb Ralf Brandner in der Kehle stecken, als er sah, wie sich plötzlich tiefe Furchen über das makellose Gesicht der jungen Frau zogen. Die Haut wurde grau-grün, riss an einigen Stellen auf. Die Pupillen weiteten sich auf das Dreifache und begannen hellweiß zu schimmern. Binnen weniger Sekunden hatte sich die schöne Yvonne in eine schrecklich entstellte Hexe verwandelt, die in einer plötzlichen Attacke dem fassungslos dastehenden Mann die Waffe aus der Hand schlug. Das gibt es doch nicht! Der Schmerz in seiner Hand riss Ralf aus seiner Lethargie. Von nackter Panik ergriffen, wirbelte er herum, rannte zur Tür und riss sie auf. Ralf prallte zurück. Vor ihm im Türrahmen stand eine weitere stinkende Bestie. Und sie hielt mit einem Grinsen, das verfaulte beige-schwarze Zahnstummel entblößte, eine Axt in der Hand. Nein! Hier kommst du nicht mehr raus, Süßer! Nein! Ah! Samstag, 23.10 Uhr, Château d'Amour. Wie sehe ich eigentlich aus, Will? Du hast dich gut gehalten für dein Alter. Nein, ich meine doch meine Kleidung. Keine Sorge, John. Fällt's nicht weiter auf. Ja? Guten Abend. Dürfen wir eintreten? Sind Sie Clubmitglied? Wir haben eine Empfehlung und wollen es werden. Einen Moment, bitte. Bitte kommen Sie herein. Danke. Danke. Bitte nehmen Sie dort Platz. Der Chef wird sich gleich um Sie kümmern. Gerne. Nobel hier, was? Kann man wohl sagen. Das sieht mir alles eher nach einem Hotel aus, als nach einem Freudenhaus. Guten Abend, meine Herren. Bitte bleiben Sie sitzen. Mein Name ist Carla. Ich bin der Leiter des Château d'Amour und heiße Sie in unserem Etablissement herzlich willkommen. Sehr freundlich. Unser Club ist relativ klein und die Aufnahmegebühr mit 2500 Euro nicht gerade gering. Mit Absicht. Auf diese Weise können wir unseren Gästen auf Dauer, sagen wir, gewisse Privilegien einräumen. Geld ist kein Problem hier. Dann buchen Sie alles von dieser Karte ab. Ich lade meinen Freund ein. Oh, vielen Dank. In diesem Fall können wir gleich zum angenehmen Teil übergehen. Ihnen stehen die Clubräume zur Verfügung, ebenso wie unsere Mädchen, die darauf warten, Ihnen die Zeit bei uns zu versüßen. In jeder Hinsicht. Schön, dann würden wir jetzt gerne den Abend beginnen. Darf ich noch fragen, wer Sie uns empfohlen hat? Natürlich. Brandner ist sein Name, Paul Brandner. Seltsam. Der Name sagt mir nichts. Vielleicht war er seit längerem nicht mehr hier? Das ist gut möglich. Und nun darf ich Ihnen viel Vergnügen wünschen. Im Salon führt Fatima in wenigen Minuten ihren Schlangentanz auf. Sie werden begeistert sein. Vielen Dank. Carla stand auf und öffnete einen roten Vorhang, durch den wir in den Salon gelangten. An der Bar bestellten wir uns einen Scotch. Ich sah mich um. Der Raum war spartanisch, aber durchaus stilvoll eingerichtet. Eine kleine Liveband spielte am Rand der Tanzfläche, um die herum Tische mit bequemen Sesseln standen. Als die Drinks serviert wurden, prostete mir Will mit einem etwas ungläubigen Blick zu. Danke für die Einladung, John. Ich wusste noch gar nicht, dass du neulich im Lotto gewonnen hast. Das vorhin war nicht meine Kreditkarte. Nicht? Wessen denn? God save the Queen. Oh, ja dann, auf Scotland Yard. Ich glaube, da kommt die holde Fatima. Eine schwarzhaarige, mit nichts als einigen hauchdünnen Schleiern bekleidete orientalische Schönheit betrat die Tanzfläche. In unendlicher Harmonie bewegte sie die Schultern und den Oberkörper. Sie schien mit ihren Armen und Beinen unsichtbare Wörter in die Luft zu schreiben. Und hin und wieder wirbelten einige Schleier empor und gaben den Bauch frei, in dessen Nabel ein hochkarätiger Diamant funkelte. Will beugte sich zu mir. Ich denke, das ist ein Schlangentanz. Abwarten. Fatima ging in den Spagat und beugte ihren Oberkörper vor. Dann fiel ein Schleier. Erst als sie sich wieder erhob, sah man ihre entblößten Brüste. Schnell drehte sie sich um ihre eigene Achse. Und plötzlich waren die Schlangen da. Selbst ich hatte nicht gesehen, woher die Tiere gekommen waren. 3, 4, 5 Schlangen glitten nun über ihren Körper, schienen an Fatima zu kleben. Sie hatte die Arme erhoben, den Kopf in den Nacken geworfen und bewegte sich wild und ungezügelt über die Tanzfläche in Richtung Bar. John, ich glaube, der Besuch gilt dir. Was du nicht sagst. Mein Freund hatte recht. Fatima kam auf mich zu. Ihre Bewegungen wurden langsamer, eindeutiger. Meine Alarmglocken bimmelten. Ich rutschte von meinem Barhocker, blickte in Augen, die mir alles versprachen. Fatima streckte ihre Arme in meine Richtung. Ihre Hände suchten mein Gesicht. Dann lächelte sie, öffnete ihren Mund. Und da sah ich die kleine Schlange, die sich zwischen ihren Zähnen bewegte. Nein! John, was soll das? Hast du die Schlange nicht gesehen? Welche Schlange? Sind Sie wahnsinnig geworden? Was fällt Ihnen ein? Eine ganze Menge. Ihre Tänzerin hat mich angegriffen. Sie hat was? Sie haben schon verstanden, Carla. Und warum liegt sie dann K.O. auf dem Boden? Spielen Sie nicht den Ahnungslosen. Fatima hat eine giftige Schlange im Mund. Haben Sie das gehört, meine Herren? Das ist ja lachhaft. Mir ist nicht nach Lachen zumute. Schmeißen Sie den Kerl doch endlich raus! Ja, der sorgt nur für Unruhe. Ich lasse die Abbuchung Ihres Geldes stornieren. Bitte gehen Sie. Sie beide. Nein. Muss ich erst Gewalt anwenden? Versuchen Sie's. Okay. Hören Sie. Ich will keinen Ärger. Und Sie doch auch nicht. Das kommt ganz darauf an. Einigen wir uns friedlich, ja? Sie haben eine Schlange gesehen. Ich habe überreagiert. Jetzt beruhigen wir uns wieder und... Einer der Gäste hatte den Schrei ausgestoßen. Er stand an einem offenen Durchgang, der zur Treppe in das erste Stockwerk führte. Auf der obersten Stufe stand, das kalkweiße Gesicht von blankem Entsetzen verzerrt, Ralf Brandner. In seiner Brust steckte eine Axt. Sofort war die Panik da. Der tödlich verletzte Ralf Brandner kippte vornüber und stürzte den Aufgang hinunter. Hinter ihm sah ich, wie sich eine grässlich entstellte Gestalt umdrehte und davonlief. Ich zögerte keine Sekunde. Will, kümmere dich um Carla, ich bin gleich wieder da. In Ordnung. Ja. Ich hastete aus dem Salon über Ralfs Leichnam hinweg die Treppe hinauf und sah die Gestalt, wie sie gerade hinter einer Tür verschwinden wollte. Ich zog meine Beretta und schoss. Stehen bleiben! Mein Arm! Was hast du getan? In meiner Waffe befinden sich geweihte Silberkugeln. Es wäre also besser für dich, du tust, was ich dir sage. Schwein! Komm nicht näher. Fass mich bloß nicht an, du verdammter... Na. Los, aufstehen. Was willst du von mir? Wir gehen runter zu meinem Freund. Dein Freund ist nicht mehr zu retten. Los, schön langsam vor mir herlaufen. Und du auch nicht. Er wird euch strafen. Wer ist er? Carla? Was weißt du denn schon? Was weißt du schon? Hier lang. In den Salon. Er wird die Welt beherrschen. Er ist der Superdämon. Und wir haben ihm seine Rückkehr ermöglicht. Vielleicht wird er euch ja einen Preis dafür verlangen. Mir stockte der Atem. Der Salon war leer. Leer bis auf Carla, der sich wie ein Priester des Bösen in der Mitte des Raumes aufgebaut hatte und mich gefährlich anlächelte. Ich hätte es mir eigentlich denken sollen. Der Name ist John Sinclair, der Sohn des Lichts, der beinahe unseren ganzen Nachwuchs verschlissen hat. Nachwuchs? Lara, Mona und Jeannie, Octavio, Damona nicht zu vergessen. Schluss mit dem Gerede. Wo sind die Gäste? Oh, unsere Gäste sind dummerweise schon gegangen. Im Gegensatz zu deinem Freund. Der hatte noch nicht genug gefeiert und ist jetzt in unserem Partykeller. Wo ist das? Wo ist das? Antworte oder deine Dienerin muss dran glauben. Pascal? Oh, jetzt kriege ich aber Angst. Nein, nicht! Mit einem kalten Lächeln hob Carla seinen rechten Arm und zeigte auf die Hexe vor mir. Blitze züngelten um seinen Zeigefinger, um kurz darauf in einem gleißenden Strahl zu explodieren. Der Todeskampf dauerte nur wenige Sekunden, dann regnete nur noch etwas Asche auf den Boden. Carla hatte mir auf eine schreckliche Art seine Macht demonstriert. Und nun zu dir, Sohn des Lichts. Halt, Carla, nicht weiter! Gib auf, es ist zwecklos. Ich schieße, bleib stehen! Versuch es doch. Was zum... Hör auf, Geisterjäger. Mit Silberkugeln bin ich nicht zu töten. Was? Wie kann... Du hast verloren, Sinclair. Erspare dir unnötige Schmerzen und komm freiwillig mit. Wohin? Nach unten zu deinem Freund, dem Kommissar. Ihr beide werdet seine letzten Opfer sein. Seine Opfer? Du meinst den schwarzen Tod, nicht wahr? Ja. Er wird euch in sich aufnehmen und ohne Geist, ohne Verstand wieder ausspucken. Dann habt ihr ihm die 5 Männer? Nein, Sinclair. Keine Fragen mehr. Wozu noch? Der Tod wird dich gleich in seine Arme schließen. Da lang. Carla führte mich zu einem geheimen Aufzug, der uns tief unter das Schloss brachte. Es gab kein Licht in dem Fahrstuhl. Schon nach wenigen Sekunden umgab uns tief schwarze Dunkelheit und ich hatte den Eindruck, direkt in die Hölle zu fahren. Ein kräftiger Ruck schüttelte den Lift durch. Ich hörte, wie vor mir die Tür geöffnet wurde. Dann traf mich ein harter Schlag im Rücken, der mich hinein in das dunkle Nichts stieß. Will? Will, bist du da? John! Will, wie geht es dir? Ganz gut soweit. Ich kann nur nicht sehen. Ja, der Beleuchtung hat man wohl gespart. Was ist das hier? Ein Gewölbe oder Verlies. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Hast du das gehört, John? Ja. Er ist da. Beweg dich bloß nicht von der Stelle. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Das war schon viel lauter. Ja, da kommt etwas auf uns zu. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Sag ich dir. Nein! Mit einem kräftigen Ruck riss ich mein Hemd auf. Mein Kreuz, das ich absichtlich bis zum letzten Moment unter meiner Kleidung versteckt gehalten hatte, lag nun frei auf meiner Brust und reagierte so stark wie nie zuvor. Gleißendes Licht zuckte durch die stickige Luft und erhellte das Gewölbe. Und da sah ich ihn, den schwarzen Tod. Gigantisches, pechschwarzes Gerippe, eingehüllt in einen großen dunklen Umhang, in seinen Händen eine überdimensionale, messerscharfe Sense. Tiefrote Augen leuchteten grell in den Höhlen des blanken Totenschädels, der vor dem Anblick meines Kreuzes zurückschreckte. Das Monstrum suchte unter Schmerzen nach einem Ausweg, aber die Wände des riesigen Gewölbes ließen keine Flucht zu. Voller Verzweiflung begann das Ungeheuer unkontrolliert gegen die Mauern zu schlagen. Der Boden zitterte und als ich sah, wie sich einzelne Brocken aus der Decke lösten, wurde mir schlagartig klar, in welcher Gefahr Will und ich uns befanden. Schnell, Will, wir müssen hier raus! Wohin denn? Da vorne, der Aufzug! Nein, er ist noch nicht so weit! Ihr dürft nicht gehen! Aus dem Weg, Carla! Gegen mein Kreuz bist selbst du machtlos! Nein! Los, jetzt! Ja! Nein! Carla wich vor dem Kreuz zurück. Und dann rannte er plötzlich in einer letzten Verzweiflungstat in das Gewölbe. Direkt auf den schwarzen Tod zu. Nimm mich! Nimm mich als dein letztes Opfer! Ich bin mehr wert als 100 Menschen! Ah! Mein Gott, John! Ich habe den Eindruck, das Schloss bricht bald auseinander. Ich fürchte, so wird's auch kommen. Hoffentlich halten die Seile. Ich habe keine Lust, hier abzustürzen. Nein, sieh nur, es wird heller. jetzt aber nichts wie raus hier. Ja, los. Wir hasteten durch das Schloss, während gewaltige Stöße das Gebäude erschütterten. Überall um uns herum fielen Teile aus der Decke. Dann hatten wir endlich die Eingangstür erreicht, rissen sie auf und rannten in die Nacht. Kurz darauf hörte ich, wie hinter uns das Château d'Amour mit Getöse zusammenbrach. Und erst als wir einige hundert Meter gelaufen waren, hielten wir an und blickten zurück. Der Nebel verhinderte jede Sicht, aber wir ahnten, dass das Schloss in Trümmern lag. Und dann sahen wir einen gigantischen Schatten über uns hinwegfegen, begleitet von einem verzerrten, unmenschlichen Schrei. Oh mein Gott, war er das? Ja, der schwarze Tod ist entkommen. Komm schon, lass uns zum Wagen gehen. Am nächsten Morgen, als sich der Nebel verzogen hatte, wurde das gesamte Ausmaß der Zerstörung deutlich. Das Château lag völlig in Trümmern, unter dem man nur noch die Leiche von Ralf Brandner fand. Die Mädchen und Carla waren spurlos verschwunden. Der Fall lag mir noch lange schwer im Magen. Ich hatte einen neuen, einen mächtigen Erzfeind bekommen, und es war nur eine Frage der Zeit, bis ich dem schwarzen Tod wieder gegenüberstehen würde. Gegen Mittag brachte Will mich zum Frankfurter Flughafen, und am frühen Abend erreichte ich ziemlich erschöpft meine Londoner Wohnung. Es befanden sich zwei Anrufe auf meinem Anrufbeantworter. Die erste Nachricht wunderte mich überhaupt nicht. Nachricht 1. Hast du eine Ahnung, wie lange ich unten vor deiner Tür gewartet und mir die Finger blutig geklingelt habe? Du verdammter... Was glaubst du eigentlich, wie du mit mir umspringen kannst, du dämlicher... Ich werde dir deine... langziehen, du blöder... Nachricht gelöscht. Oh je, schlimmer kann's ja wohl nicht werden. Nachricht 2. John, Jane hier. Will Malmann hat mich gerade angerufen und mir erzählt, was ihr am Wochenende so getrieben habt. Und jetzt ziehe ich es ernsthaft in Erwägung, mich dazu herabzulassen, dir noch einmal zu verzeihen. Ein Besuch deinerseits wäre da ganz hilfreich. Und vergiss die Blumen nicht. Teurer Schmuck wäre auch nicht schlecht. Ende der Nachrichten. Ich lächelte, warf meinen Koffer unausgepackt aufs Bett und verließ die Wohnung. Der Rest wird jedoch nicht verraten. Schließlich hat auch ein Geisterjäger Anrecht auf ein kleines Stück Privatleben. Und traf die Beretta, die im Hogenbogen. Was spielen Sie denn hier für Spiel? Ich bin sowas. Komm hier. Komm, Schatz. Ich folgte seinem Blick und sah, wie sich die riesige Geisterhand mit zwei. Noch im Flugzeug hatte sich Marina ihre Gesamtmutter. Lionel Hampton. Er hatte die sterblichen Überreste Lionel Hamptons ausgegraben. Er hatte die sterblichen Überreste Lionel Hamptons, wenn ich den vorbei habe, dann bin ich noch drei Kreuze. Du. Wenn das wahr ist, dann werde ich ihn bei dem Bett nicht bleiben, die Haut. Nicht bei der Wagen. Was ist denn da immer los? Nicht bei der Wagen-Lachsage. Ja, ich weiß es, ist ein Dreher. Ein Cousin von mir wollte sich von meiner Frau seiner Frau, nicht von meiner. Entschuldigung. Nachdem der Pfarrer das Weihwasser komplett versprüht hatte, nahm er vorsichtig ein mit fremdartigen Symbolen verziertes Kreuz aus einer mit Samt beschlagenen Schatulle. Das muss ich in einem Satz sagen, aber wie? Zweite Lunge borgen. Ein Bottich mit angehärtetem Beton schlug mit einer ungeheuren Wucht genau dort auf, wo ich noch vor dem Bruchteil einer Sekunde genau dort auf. Ich hab mich in der Zeile geirrt. Ich wurde noch nie von einem Bauern gedeckt. Der hat mir schon beim ersten Lesen sehr gefallen. Was ist? Nicht, wenn ich sie vorher erledigen kann. Was war denn das? Die Bluttransfusion läuft, doch es sieht nicht gut aus. Die Bluttransfusion läuft, aber ich kann sie nicht einholen. Es dauerte eine Weile, bis mich wieder auf die Beine kam. Zog er eine Armeepistole aus seinem vom Regenwasser durchtränkten Trenchcoat. Durchtränkten Trenchcoat, das ist ein...